Cornmeal Dumpling von einem der großen Stars der UK-Hip-Hop-Szene 2000, Roots Manuver, der mit 14 mit einem jamaikanischen Soundsystem erste Rap-Erfahrung sammelte, um dann die folgenden Jahre seinen markanten Stil zu entwickeln. Am bekanntesten zurzeit ist vielleicht seine Zusammenarbeit mit den Londoner Soundtüftler Leftfield. Danach rannten ihm die Plattenfirmen die Türen ein, so heißt es allerdings umsonst, denn Manuver will seinem Underground-Stil treu bleiben.